Ja, also ich bin Udo Wolter. Ich bin ja seit längerer Zeit als freier Autor tätig, schreibe für die Jungle World, ab und zu auch mal konkret Phase 2 und so weiter. Mich kurz selber vorzustellen noch. Und ich denke, ich fange gleich an mit dem Vortrag. Es ist ein recht langer Text, den ich mitgebracht habe. Der ist teilweise auch recht theoretisch. Insofern hoffe ich, dass da keine Verständnisprobleme auftreten. Wenn ja, fragt ruhig nach. Ja, ich denke, ich fange einfach mal an. Ist es rassistisch, eine universalistisch orientierte Kritik an der politischen Ideologie des Islamismus und auch an anti-emanzipatorischen Verhältnissen unter einer islamisch begründeten Alltagskultur zu formulieren? Trägt solche Kritik gar Mitschuld an einem islamophoben Klima, das schließlich zu Mordtaten wie der an Marwa el-Shabini Anfang Juli in einem Dresdner Gerichtssaal führt? Schaut man sich die Reaktionen auf den Dresdner Mord an, so müsste die Antwort auf solche Fragen eindeutig Ja lauten. Denn so sahen es nicht nur islamische Verbandsfunktionäre wie Ayub Axel Köhler, der erklärte, die Ermordete sei, ich zitiere, das bisher tragischste Opfer unserer muslimischen Schwestern, die unter Demütigung, Verdächtigung und Diskriminierung zu leiden haben. Marwa ist auch Opfer der Hetze und Verleumdung, die spätestens seit der Zeit der Entscheidung zum Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst und auf einschlägigen Internetseiten betrieben wird. So Ayub Axel Köhler. Mit dieser ein bisschen seltsam unklar formulierten Behauptung konnte er sich nicht nur mit zahlreichen antirassistisch gesinnten Publizistinnen und Wissenschaftlerinnen einig wissen. Diese gingen sogar teilweise noch weiter und machten praktisch jede Islamkritik für den Mord mitverantwortlich. So bezichtigte Peter Wittmann, der am Zentrum für Antisemitismusforschung zum Thema Islamophobie forscht, also im Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung, gegenüber der Taz nicht nur die Hassszene im Internet, diesen Mord atmosphärisch vorbereitet zu haben, sondern auch, ich zitiere, problematische Tendenzen unter bestimmten Intellektuellen, die bis in die Mitte der Gesellschaft reichen. Ähnlich argumentiert auch die Medienwissenschaftlerin Sabine Schiffer, die gegenüber der Jungen Welt gleich noch eine, ich zitiere, seit über 15 Jahren als Gehirnwäsche in den Mainstream-Medien verbreitete Islamophobie für den Mord mitverantwortlich machte. Natürlich war rassistischer Hass auf Muslime ein wesentliches Motiv des Mörders von Dresden. Ich werde später noch darauf zurückkommen, wie ich das einschätze. Wenn ich mich einleitend auf solche Äußerungen beziehe, dann um zu zeigen, dass es ihren Urheberinnen noch um anderes als um Empathie mit dem Opfer dieses scheußlichen Mordes ging. Der Mord von Dresden diente ihnen vor allem als Bestätigung kulturrelativistischer Thesen, in deren Zusammenhang seit langem die Islamophobie als neues Generalfeindbild beschworen wird, welches den alten Antisemitismus in Europa abgelöst habe. So steht Sabine Schiffer keineswegs alleine mit der im genannten Interview auch geäußerten Behauptung, eine Bezeichnung des Mordmotives als rassistisch sei abzulehnen, da dadurch das Problem islamfeindlicher Einstellungen umgangen werde. Auch wer sich sonst scharf zu den Aktivitäten konservativer islamischer Verbände äußert, setzt sich schnell dem Vorwurf des Rassismus oder gar des Paktierens mit Rechtsradikalen aus. Das zeigte sich etwa bei den Mobilisierungen gegen den sogenannten Anti-Islamisierungskongress der Rechtspopulisten um die Pro-Köln-Initiative im Sommer 2008. Bereits bei zahlreichen Vorbereitungsveranstaltungen war die Tendenz deutlich, zwar mit starken Formulierungen die Rechtspopulisten, natürlich zu Recht, als rassistische Demagogen zu verurteilen, die Kritik an Islamismus und negativen Aspekten einer islamisch begründeten Alltagskultur nur als Vorwand für ihre in christlich-abendländische Werte sogenannte verpackte neurechte und ethnopluralistische Ideologie benutzen. Deutlich schwerer tat man sich jedoch dabei, gleichermaßen kritisch auch die reaktionäre Gemeinschaftsideologie zu thematisieren, welche nicht nur von Islamisten, sondern auch eben von weiten Teilen des konservativen Verbands Islam propagiert wird und die den kulturalistischen Konzepten der Rechtspopulisten gar nicht so unähnlich ist. Spielte solche Kritik schon bei den inhaltlichen Aufrufen und Veranstaltungen im Vorfeld des Pro-Köln-Kongresses keine oder nur eine untergeordnete Rolle, so schien auf der Straße endgültig eine pro-islamische Volksfront unterwegs zu sein. Wie sich das darstellte, zeigt der folgende, von einem Augenzeugen auf seinem Webblog berichtete Vorfall bei einer kleineren Kundgebung am Rande der Kölner Ereignisse, auf der die Islamkritikerin Mina Ahadi auftrat. Ich zitiere: Eine Gruppe junger Mädchen in Antifa-Outfits bleibt kurz stehen und verfolgt Mina Ahadis Rede mit finsteren Mienen. Als Ahadi sagt, wir sind auch gegen den Bau von Moscheen, denn das sind keine Gebetshäuser, sondern Schulungszentren der Islamisten, wird sie von den Mädchen ausgebuht und als Rassistin beschimpft. Ich komme aus dem Iran und bin vor dem Islam geflohen, entgegnet sie den Aktivistinnen, doch die werden nur noch aggressiver. Halt's Maul, brüllt eine von ihnen und präsentiert ein selbstgemaltes Schild, auf dem Moschee Ole steht. Von ähnlichen Dingen kann, glaube ich, auch mein Vorredner von heute Vormittag, Klaus Klippläs, berichten von dem Kölner Kongress. Die Beispiele werfen ein erstes Schlaglicht darauf, wie und warum auch der linke Antirassismus in den letzten Jahren in Verruf geraten ist. Geradezu völlig diskreditiert wird der Antirassismus durch die regelmäßig in antisemitische Spektakel ausartenden Großveranstaltungen der UN. Im Vorbereitungskomitee der UN-Antirassismus-Konferenz in Genf vom April dieses Jahres übte das Regime des libyschen Diktators Gaddafi den Vorsitz aus und das iranische Regime durfte ebenso eine wichtige Rolle spielen wie weitere autoritär regierte Staaten. In den Entwürfen einer Abschlusserklärung wurde denn auch allein der Westen als Hort rassistischer Übel dargestellt, Israel allein als rassistischer Staat gebrandmarkt, schließlich die Islamophobie als besonders drängendes Menschheitsproblem dargestellt und darüber die Meinungsfreiheit durch einen angeblich notwendigen Schutz von Religionen gegen Diffamierung einzuschränken versucht. Boykotte und Boykottdrohungen zahlreicher, vor allem westlicher Länder erzwangen eine kosmetisch entschärfte Version des Abschlussdokuments, die in die Konferenz eingebracht wurde. Dort hielt dann gleich am ersten Tag der iranische Präsident Ahmadinejad eine seiner antisemitischen Brandreden, wie er sie vor wenigen Tagen erst vor der UN-Vollversammlung wieder aufführen durfte. Dann wurde völlig übereilt und per Akklamation, ohne Diskussion oder Abstimmung, das Abschlussdokument angenommen, weil sonst wohl all die mühsam herausretuschierten roten Linien durch die Vertreter islamischer und autoritär regierter Staaten wieder in das Dokument hineingeschrieben worden wären. Also ich habe mir einige Redebeiträge von dieser Konferenz angesehen und die deuteten ziemlich klar in diese Richtung. Das alles war angesichts der Vorgänge im Vorbereitungskomitee so vorhersehbar, wie es unvereinbar mit dem ist, was einmal für eine emanzipatorische Kritik des Rassismus stand. Dennoch wurden nach Abschluss der Konferenz nicht nur Linke, sondern auch hochoffiziöse Menschenrechtsaktivisten, etwa des Deutschen Institutes für Menschenrechte, nicht müde, deren Ergebnisse in den Himmel zu loben und das Fernbleiben der Bundesrepublik zu kritisieren. Also ich werde nachher noch mal kurz darauf zurückkommen, wie im UN-Menschenrechtsrat vor allem die Staaten der Islamischen Konferenz, OIC und andere autoritäre Staaten versuchen, im Namen des Antirassismus jegliche kritische Diskussionen über Religionen und insbesondere über den Islam zu tabuisieren und ein kulturrelativistisches, letztlich scharia-konformes Menschenrechtsverständnis durchzusetzen. Zu all dem, was ich jetzt so als Beispiele angerissen habe, haben ideologische Entwicklungen im linken Antirassismus beigetragen, die sich auch im Umgang mit all den Auseinandersetzungen um Islam und Islamismus zeigen, die so in den letzten Jahren die internationale Agenda ebenso wie die innenpolitischen Debatten um Migration und Integration in den meisten europäischen Ländern beherrschen. Antirassistische Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen haben in vermeintlicher Abwehr des Feindbildes Islam eine oftmals verharmlosende oder sogar apologetische Position gegenüber Islamisten aller Couleur eingenommen. Antirassistinnen beteiligten sich auch immer wieder an der antizionistischen Dämonisierung Israels als rassistischem Staat, etwa bei den zahlreichen, oft im akademischen Feld organisierten anti-israelischen Boykottkampagnen. In der globalisierungskritischen oder Antikriegsbewegung, wie auch in Teilen der Linkspartei, wird unter den Vorzeichen einer gemeinsamen Frontstellung gegen Israel und die USA teilweise der offene Schulterschluss mit Islamisten praktiziert. Das hat sich zuletzt wieder bei den Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg im Januar dieses Jahres in aller Hässlichkeit gezeigt. Als Linke unterschiedlichster Provenienz hier in Berlin, das heißt bei mir in Berlin eher, und zahlreichen anderen Städten natürlich auch, ich weiß nicht, wie es hier in Münster war, mit Tod Israel skandierenden Blocks von Hamas-Fans durch die Straßen marschierten und ein sogenannter Friedensrat die Erlaubnis, Symbole dieser islamistischen und eliminatorisch antisemitischen Terrororganisation zu zeigen, gerichtlich durchsetzen ließ. Wenn ich im Folgenden den Umgang vieler Antirassistinnen mit der Problematik von Islamismus und autoritären Aspekten des Alltags-Islam sowie der gesellschaftlichen Reaktion darauf kritisiere, so zielt dies nicht auf eine pauschale Denunzierung des Antirassismus. Den gibt es genauso wenig wie die Linke. Es geht um die Kritik spezifischer Ideologiebildung bei sich auf unterschiedliche Weise antirassistisch verstehenden Akteuren. Und die wird im Folgenden im Mittelpunkt stehen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass antirassistische Interventionen immer noch unabdingbarer Bestandteil jeder emanzipatorischen Gesellschaftskritik und Praxis sind, da die gesellschaftlichen Verhältnisse nach wie vor von zahlreichen Formen rassistischer Ausgrenzung und Gewalt durchzogen sind. Ich halte auch nichts davon, angesichts der eben grob angerissenen Verhältnisse so zu tun, als gäbe es gar keinen Rassismus, der sich in spezifischer Weise gegen Muslime richtet. Dass dem durchaus so ist, belegen nicht nur empirische Studien, wie zum Beispiel die 2008 veröffentlichte Studie des Pew Research Center, welche mindestens der Hälfte der Landsleute pauschal negative Einstellungen gegenüber Muslimen attestiert. Natürlich werden auch pseudo-religionskritische Argumente gegen den Islam bemüht, um Migrantinnen aus entsprechenden Ländern als angeblich kulturell unverträgliche andere zu markieren und auszugrenzen. Wohlbegründete Kritik an islamisch legitimierten Praktiken, die mit Demokratie und Menschenrechten nicht vereinbar sind, verschwimmt so häufig mit Ressentiment. Um sich davon zu überzeugen, genügt bereits ein Blick auf die Leserkommentare zu x-beliebigen Artikeln über islamische Themen in den Online-Ausgaben der Presse. Allerdings ziehen auch solche antirassistischen Linken, die mit diesen eben von mir erwähnten antiimperialistischen Allianzen mit Islamisten überhaupt nichts zu tun haben wollen, daraus trotzdem regelmäßig die völlig falsche Konsequenz, über islamisch kodierte Gewaltverhältnisse und den Islamismus lieber zu schweigen. Aus Angst der Ausgrenzung von Migrantinnen qua ihrer muslimischen Religionszugehörigkeit und damit Rassismus Vorschub zu leisten. Statt von einer antirassistischen Position aus den Unterschied zwischen der Diskriminierung von Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund einerseits und der andererseits dringend notwendigen Kritik des Islamismus in all seinen Formen und auch der negativen Aspekte der davon kaum zu trennenden islamischen Alltagskultur klarzustellen, wird Letzteres beschwichtigt oder beschwiegen. Deshalb ist es notwendig, sehr genau zu unterscheiden, wo und auf welche Weise Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund tatsächlich rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt sind und wo ein ideologischer Popanz wie der Diskurs über die Islamophobie als neues Generalfeindbild aufgebaut wird. Ich werde daher im Folgenden nicht nur den von krudem Antiimperialismus geprägten Antirassismus, sondern vor allem auch durch den Postkolonialismus informierte Varianten antirassistischer Positionen kritisch zu beleuchten versuchen. Dazu werde ich zunächst auf die Absage an universalistisch begründete Kritik als ein Grundproblem eingehen, bevor ich im Weiteren konkreter auf die Kritik des Islamophobiebegriffes und die Vergleiche mit dem Antisemitismus eingehe. Und zum Schluss noch auf den antirassistischen Umgang mit islamisch begründeter Geschlechterdiskriminierung und die berüchtigte Kopftuchdebatte komme. Das zum Eingang erwähnte massive Ausblenden des Islamismus und kritikwürdiger Aspekte der Alltagskultur, die damit verbunden ist, hat einiges mit der in der Linken vorherrschenden Rezeption von Rassismustheorien zu tun. Die sogenannte Islamophobie wird oft als dominierendes Element eines universalistischen Rassismus gesehen, der sich über die eigene Selbstinszenierung als aufgeklärte, Menschenrechten, Geschlechtergleichheit und liberalem Pluralismus verpflichtete Demokratie gegenüber den unzivilisierten, islamisch-migrantischen, türkischen anderen abgrenzt, etwa indem er sie unter einen pauschalen Islamismusverdacht stellt. Ich denke allerdings, dass es schon vom Ansatz her eine falsche Fragestellung ist, einen universalistischen Rassismus von einem offen partikularistischen zu unterscheiden, also einem, der platt-chauvinistisch die Überlegenheit der eigenen Kultur oder Rasse behauptet. Denn beides ist in jeder Artikulation moderner Identität unter den Bedingungen der über wahre und wertvermittelten kapitalistischen Vergesellschaftung notwendig vorhanden, sei diese nun national, kulturell oder religiös begründet. Moderne Identität beruht auf der Subjektform des abstrakten Menschen als Warenbesitzer, die sich nur als Staatsbürger realisieren kann. Die Behauptung einer wie auch immer begründeten Identität der Staatsbürger lässt sich unter diesen Voraussetzungen nur durch Ausschluss eines konstitutiven Außen in Gestalt eines abzugrenzenden anderen herstellen, das eben entweder kulturell oder biologisch definiert wird. Das ist die notwendige Konsequenz der nationalstaatlichen Herstellung der Einheit und Gleichheit der Staatsbürger und Warenbesitzer. Sie können sich nur als Gleiche anerkennen, wenn sie sich von Ungleichen abgrenzen, wie etwa Gerhard Scheidt formuliert. Die bitterste Konsequenz daraus ist gemäß einem berühmten Diktum aus der Dialektik der Aufklärung, die, ich zitiere, Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen, wie Horkheimer und Adorno mit Blick auf den vernichtenden Ausschluss durch die nationalsozialistische Volksgemeinschaft als Triumph der repressiven Egalität formulierten. In der neueren Rassismustheorie entspannt sich nun aber eine Auseinandersetzung um Universalismus und Partikularismus, die oft im Namen von Kultur und Identität gegen jeden universalistischen Gedanken geführt wurde. Als Hintergrund dieser Entwicklung lässt sich mit Detlef Clausen der kulturalistische Triumphmarsch der Postmoderne durch die Geisteswissenschaften und die Massenmedien ausmachen, welcher in der Etablierung eines allgegenwärtigen Identitätsschemas gipfelte. Die poststrukturalistisch inspirierte Rassismustheorie landet meist bei der einen oder anderen Version der hier von dem bekannten Postmarxisten Ernesto Laclau zitierten Behauptung, dass der europäische Universalismus seine Identität durch die Universalisierung seines eigenen Partikularismus gewonnen habe. Der Universalismus der Aufklärung ist so unter den Generalverdacht des Eurozentrismus und der Komplizenschaft mit westlicher Hegemonie gestellt worden. Im Buch Verschleierte Wirklichkeit der Kulturwissenschaftlerinnen Christina von Braun und Bettina Mattes etwa schnurrt die gesamte Aufklärung derart auf eine bloße Verweltlichung christlich-europäischer Symbolik zusammen, dass von ihren universellen kritischen Emanzipationsimpulsen nichts mehr übrig bleibt. Das hat allerdings durchaus System in der neueren poststrukturalistisch inspirierten Theoriebildung. Regelmäßig werden dort nämlich rivalisierende Universalismen, also westliche Aufklärungsideen wie der säkulare Humanismus versus islamische oder auch konfuzianische Lehren mit universellem Geltungsanspruch, in einer Weise qualitätslos gegenübergestellt, bei der die Unterschiede zwischen modernen und vormodernen, beziehungsweise aufgeklärten und gegenaufklärerischen Universalismuskonzeptionen verschwinden. Gemeint ist damit der Unterschied zwischen universalistischen Ansprüchen, die aus einem göttlichen oder kosmologischen Absoluten abgeleitet werden, auf der einen, und rational begründbaren ethischen oder erkenntnistheoretischen Prinzipien auf der anderen Seite, deren Universalisierbarkeit einer kritischen und reflexiven Hinterfragung ihrer Bedingungen und Möglichkeiten zugänglich ist. Bekannte Beispiele für die Formulierung solcher Prinzipien sind etwa der kantische kategorische Imperativ oder die allgemeinen Menschenrechte. Natürlich sind in die universalistischen Ideen der Aufklärung auch christliche Traditionen und metaphysische Begründungen eingeflossen. Aber zugleich wurden diese eben auch gegen die christlich-metaphysisch begründeten absolutistischen Herrschaftsansprüche von Kirche und Krone entwickelt. Die Problematik des Fortwirkens metaphysischen Denkens ist dabei mindestens seit Kant in das kritische Aufklärungsdenken mit hineingenommen worden. Gerade in Bezug auf die Menschenrechte sind daher auch alle möglichen Versuche einer Fortentwicklung universalistischer Ansätze ohne deren metaphysische Implikationen unternommen worden. Also etwa durch Neubegründungen Vertrags-, Kommunikations- oder systemtheoretischer Art. Das heißt also, dass sich ein aufgeklärter Universalismus von einem vormodernen oder antiaufklärerischen dadurch unterscheidet, dass er sich seiner Geltungsansprüche durch kritische Selbstreflexion stets neu vergewissern muss und diese nicht absolutistisch aus einer für alle Zeiten feststehenden göttlichen Offenbarung oder metaphysischen Kosmologie ableitet. In diesem Sinn wäre statt des in vieler Hinsicht fragwürdigen modernen Begriffs, den ich eben hilfsweise benutzt habe, vielleicht in Analogie zu Kant ein kritischer Universalismus von einem vorkritischen zu unterscheiden. Um den Unterschied nochmals zu verdeutlichen, sei hier noch kurz Tariq Ramadan angeführt, auf dessen Auftritt hier in Münster ja diese Tagung kritisch reagiert. Der Weg des Glaubens, der Pfad zur Quelle, die Scharia, lehrt uns alles zu integrieren, was nicht gegen ein etabliertes Prinzip unserer Religion verstößt, und es als eigenes zu betrachten. Es ist schließlich die wahre Universalität des Islam. Diese Aussage Ramadans zitiert der Islamwissenschaftler und profunde Ramadan-Kritiker Ralf Gadban, der für diesen Kongress ja auch angefragt war, leider nicht kommen konnte, um den islamistischen Charakter von Ramadans Lehre zu belegen. Was Ramadan vorschlägt, meint die Integration des Westens in die Welt des Islam, so Gadban. Ramadan verlasse den Boden der klassischen Doktrin nicht und könne sich daher schwerlich mit der autonomen Vernunft, geschweige denn mit der Universalität der Menschenrechte versöhnen. Ramadans islamischer Universalismus erweist sich damit als ein dezidiert vorkritischer und gegenaufklärerischer, der sich aus einem unveränderlichen, von ihm sogenannten islamischen Universum der Referenzen ableitet, das für alle lebensweltlichen Fragen heranzuziehen ist und einzig per Analogieschluss interpretiert werden darf, also einzig, indem man sich an die islamischen Quellen wendet, wenn man ein Problem der heutigen Zeit lösen möchte, dort nach einer Art Vorlage guckt, die sich auf die heutige Zeit übertragen lässt und dann entsprechend eben der Quellenlage der islamischen, dieses Universums der Referenzen angewendet wird. Keinesfalls lässt sich aber dadurch dieses Universum der Referenzen durch den Gebrauch der freien kritischen Vernunft in Frage stellen. Das wäre sozusagen Apostasie. Genau das ist der Unterschied ums Ganze zu einer universalistischen Kritik in emanzipatorischer Absicht. Und dieser Unterschied wird eben durch die poststrukturalistische Reduzierung der Aufklärung auf eine bloße Säkularisierung christlich-europäischer Denktraditionen systematisch verwischt. Das darüber auch der elaborierteste Dekonstruktivismus, sorry, irgendwie habe ich es heute nicht so mit dem Formulieren, oft in eine kulturrelativistische Haltung gegenüber den lokalen Kulturen mündet, hat bereits Tradition. Judith Butler etwa behauptete in einem im Jahr 2000 publizierten Aufsatz, dass es jenseits einer kulturellen Norm keine Behauptung von Universalität geben kann. Ohne Übersetzung kann der Universalitätsanspruch eine Grenze nur durch eine koloniale oder expansionistische Logik überwinden, so Butler. Aus dieser Feststellung leitete sie dann gleich den Vorwurf ab, westliche Feministinnen agierten in Komplizenschaft mit den kolonialen Zielen der USA, indem sie die eigenen kulturellen Normen durchgesetzt und lokale Kulturen in der zweiten und dritten Welt entwertet und ausgelöscht hätten. Auf solche Vorwürfe, die im Namen eines postkolonialen Antirassismus von postmodernen westlichen Feministinnen gegen universalistisch orientierte Feministinnen gerichtet werden, komme ich später noch zurück. Hier geht es mir um die kulturrelativistische Denunziation des Universalismus. Bei Christina von Braun und Bettina Mattes, die ich eben schon erwähnt habe, geht dieser Kulturrelativismus so weit, dass die Autorinnen ernsthaft suggerieren, dass Islam und Westen zwei unterschiedlichen Formen von Rationalität folgen würden. Zwar distanzieren sich die meisten avancierteren Rassismustheoretiker, also zum Beispiel auch Ernesto Laclau, den ich vorhin zitierte, vom plumpen Multikulturalismus oder gar der identitätspolitischen Feier des Partikularismus im Namen ethnischer oder kultureller Ursprünge. Doch auch in postkolonialistisch orientierten Rassismustheorien wird an Identitätspolitiken festgehalten, die zwar Differenz unter dem Banner des Unreinen, des Vermischten und Hybriden buchstabieren, aber letztlich doch wieder bei einer emphatisch besetzten Position des anderen landen und die Inanspruchnahme kollektiver Identitäten durch subalterne Subjekte postulieren. Das ist aber offensichtlich nur unter Verzicht auf eine kritische Befragung solcher Bewegungspolitik auf ihre materiellen Voraussetzungen und vor allem ihre ideologischen Konsequenzen zu haben. Die Problematik solcher postkolonialistischen Identitätspolitik zeigt sich am deutlichsten, wenn zwar einerseits die Zwangsvergemeinschaft von Individuen in Ethnien und Nationen abgelehnt wird, aber genau diese Politik der Zwangsvergemeinschaftung beim Islamismus nicht kritisch thematisiert wird. Wenn zudem Kollektivrechte für Migrantinnen gefordert werden, also Kanak-Attack tut es zum Beispiel, wird dadurch die Ablehnung aller Formen von Zwangsvergemeinschaftung direkt konterkariert. Denn auch erweiterte Rechte für Migrantinnen können diesen genauso wie alle staatsbürgerlichen Rechte oder die Menschenrechte sinnvoll nur als Individuen zukommen. Kollektivrechte dagegen setzen die Zwangskollektivierung zu Ethnien, Kulturen oder Religionsgemeinschaften bereits voraus. Auch das hängt mit der eben bereits kurz eingeführten Subjektkonstituierung unter kapitalistischen Verhältnissen zusammen, in denen sich diese Subjekte auf dem Markt als konkurrierende Warenbesitzer gegenübertreten. Damit diese Begegnung nicht in Raub und Totschlag endet, müssen sie sich als Freie und Gleiche anerkennen und an einen modernen Staat wenden, der diese Anerkennung mit seinem Gewaltmonopol garantiert. Dazu müssen die individuellen Warensubjekte mit Rechten ausgestattet werden, die sie ihrerseits auch vor Übergriffen seitens eines autoritären Staates schützen sollen. Soweit grob vereinfacht die Theorie bürgerlich-kapitalistischer Verkehrsformen und der darin begründeten Menschenrechte. Wie gesagt, grob vereinfacht. Realiter garantiert natürlich der moderne Staat die Konstituierung der Warenbesitzer als Rechtssubjekte und reproduziert stets aufs Neue die damit verbundenen Gewaltverhältnisse. Mit einer gewissen Notwendigkeit werden daher immer wieder neue Gruppen von den allgemeinen Bürger- und Menschenrechten ausgeschlossen. Dieser Ausschluss folgte regelmäßig kolonialistischen und rassistischen Logiken von der transatlantischen Sklaverei bis zur heutigen Entrechtung illegaler Migrantinnen. ebenso natürlich geschlechtlichen Logiken. Es ist aber eben ein nicht nur falscher, sondern meiner Auffassung nach in seiner Konsequenz gegenaufklärerischer Schluss, deshalb den universellen Anspruch der Menschenrechte als imperialistischen westlichen Herrschaftsanspruch abzutun. Die Menschenrechte können sich nur universell auf ein abstraktes Individuum beziehen, eben weil sie aus der Durchsetzung von gesellschaftlichen Verhältnissen geboren wurden, die auf den abstrakten Formen von Ware und Wert und der anonym vermittelten Herrschaft des Kapitalverhältnisses beruhen. Insofern hat ein kritischer Begriff der Menschenrechte aus materialistischer Perspektive natürlich immer mitzureflektieren, dass die abstrakte Rechtsgleichheit der Menschen auf deren repressiver Vergleichung als Waren- und Staatssubjekten beruht. Dennoch würde ich darauf beharren, dass eine emanzipatorische Inanspruchnahme des Menschenrechts durch jedes menschliche Wesen im Kampf gegen jede Form von Herrschaft und Unterdrückung an jedem Ort dieser Welt, also universell, möglich ist und ja im Übrigen auch tagtäglich weltweit praktiziert wird. Die Universalität der Menschenrechte ist jedenfalls keine imperialistische Kopfgeburt toter weißer Männer, wie das manchmal so schön heißt, sondern resultiert aus den materiellen Konsequenzen des Kapitalverhältnisses, das sich einmal in die Welt gesetzt, seiner eigenen Logik nach über die Herstellung eines Weltmarktes zum Weltsystem entfaltet und alle vorgefundenen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse durchdringt und transformiert. Oder, um es mit einem führenden Vertreter des positiv-affirmativen Menschenrechtsdenkens in Deutschland, dem ehemaligen Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte Heiner Bielefeld, auszudrücken: der universale Geltungsanspruch der Menschenrechte weist zugleich aber über die kulturell spezifischen Formen hinaus, in denen er einstmals wirksam geworden ist. Er gründet nicht in der globalen Expansion bestimmter Errungenschaften der westlichen Kultur, sondern in der normativen Überzeugungskraft der Menschenrechtsidee als einer modernen Konzeption politisch-rechtlicher Gerechtigkeit, die von vornherein auf interkulturelle Kommunikabilität angelegt ist. Soweit Heiner Bielefeld. Doch gleichgültig, ob man es nun aus einer affirmativen oder aus einer kritischen materialistischen Perspektive betrachtet, einen gewissen emanzipatorischen Gebrauchswert können die Menschenrechte also mit gutem Grund nur als jedem einzelnen Menschen zustehende Individualrechte haben, auf die sich keine kulturellen Kollektive, schon gar nicht imaginäre Großgruppen wie weltweite Religionsgemeinschaften berufen können. Denn diese üben ihrerseits oft als Zwangsgemeinschaften in durchaus menschenrechtsverletzender Weise Herrschaft über die von ihnen beanspruchten Zugehörigen aus. Nicht nur die in vielen islamischen Ländern gültige Scharia-Gesetzgebung liefert dafür so gut wie täglich Beispiele. Eine Denunziation des universellen und individuellen Menschenrechtsgedankens als eurozentrisch dagegen und der Ruf nach kulturellen Kollektivrechten affirmiert nicht nur die negative Vergleichung, sondern überführt sie in die Sehnsucht nach einer Auflösung der ungemütlichen Individualität unterm Kapitalverhältnis in die vermeintliche Geborgenheit autoritärer und oft auch barbarischer Kollektive. Trotzdem wurden die individuellen Menschenrechte bereits in den Debatten um die Verabschiedung der Allgemeinen Menschenrechtserklärung durch die UNO vor 60 Jahren seitens eines antikolonial gestimmten Kulturrelativismus als westliches Konstrukt denunziert. Zur Abhilfe forderten Kulturrelativisten bereits damals für den Menschenrechtskatalog die Einbettung der westlichen Individualrechte in das Recht traditioneller Gruppen gemäß ihren eigenen kulturellen Normen zu leben. Unter den Auspizien postmoderner Theorien und vor allem im Zuge der Entwicklung nach dem 11. September hat sich das kulturrelativistische Menschenrechtsverständnis leider auf breiter Front durchgesetzt. Dies hat es auch den die Freiheit einschränkenden Staaten leicht gemacht, die UNO in Richtung einer differenzialistischen Sichtweise der Menschenrechte zu drängen, kritisierte etwa die französische Autorin Caroline Forest letztes Jahr in Le Monde. Der falsch verstandene Antirassismus, welcher aus den kolonialistischen Verbrechen der Europäer vor allem den Schluss gezogen hat, Kultur und religiöse Gebräuche des anderen mit einer mystifizierenden Aura der Unantastbarkeit zu umgeben, hat diese fatale Tendenz noch verstärkt. Aktuell zeigt sich dies an den eingangs bereits erwähnten Bestrebungen im UN-Menschenrechtsrat, jegliche kritische Diskussion über Religionen und insbesondere den Islam zu tabuisieren. Diese Bestrebungen werden von den Ländern der 57 Staaten umfassenden Organisation der Islamischen Konferenz, OIC, vorangetrieben. Die haben mit 17 Sitzen etwa ein Drittel der Stimmen im UNHRC inne. Mitgetragen werden sie von meist autoritär regierten Staaten, darunter China, Russland und Kuba, und natürlich auch vom päpstlichen Beobachter beim Menschenrechtsrat. Das sollte man auch nicht vergessen bei so einer Gelegenheit. Die Vertreter der OIC und ihre Unterstützer haben dort eine ganze Reihe von Resolutionen, wie etwa die zur Bekämpfung der Diffamierung von Religionen, durchgesetzt, die konkret einzig den Islam erwähnt und in der die Islamophobie als besonders bekämpfenswertes Übel hervorgehoben wird. Dieser politische Kampfbegriff der Islamophobie wird auch in der im April verabschiedeten Schlusserklärung der Genfer Antirassismuskonferenz der UN durch die seltsame Aufzählung Islamophobia, Antisemitism, Christianophobia and Anti-Arabism dem Antisemitismus gleichgestellt, der da noch dazu durch die Formulierung Stereotyping and Stigmatization of Persons based on their religion or belief, also die Stereotypisierung und Stigmatisierung von Personen auf der Basis ihres Religions oder Glaubens, auf den Aspekt der religiösen Diskriminierung verkürzt und so relativiert wird. Also zum Antisemitismus komme ich nachher auch nochmal genauer. Bereits im Dezember letzten Jahres gipfelten solche Bestrebungen in der Bestätigung jener UNHRC-Resolution zur Bekämpfung der Diffamierung von Religionen durch die UN-Vollversammlung. Darin wird auch der Sonderberichterstatter zur Beförderung und des Schutzes der Meinungs- und Ausdrucksfreiheit aufgefordert, also der UN-Sonderberichterstatter, das ist ein fester Posten, und der wird aufgefordert, über Fälle zu berichten, in denen der Missbrauch der Redefreiheit den Tatbestand der rassistischen oder religiösen Diskriminierung erfüllt. Damit wird der Sinn, dass die Redefreiheit betreffend den § 19 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, auf den sich einst die Verteidiger und Herausgeber von Salman Rushdies satanischen Versen in Deutschland beriefen, als sie zum Zweck der Publikation von Rushdies Roman in Deutschland einen Verlag mit diesem Namen, § 19, gründeten, in sein Gegenteil verkehrt. Die ganze Dimension dieser schleichenden Islamisierung der Menschenrechte in den Menschenrechtsgremien der UN läuft auf die Verkehrung von Grundgehalten der vor 60 Jahren durch die UNO verabschiedeten Allgemeinen Menschenrechtserklärung in ihr Gegenteil hinaus. Auch die Vordenker des europäischen Islamismus haben sich, oder der europäischen Islamisten, haben sich die kulturrelativistische Verkehrung des Menschenrechtsgedankens zunutze gemacht und setzen deshalb bei der von ihnen angestrebten Islamisierung der migrantisch-muslimischen Communities ebenfalls auf kulturelle Kollektivrechte, wobei sie sich geschickt der angesprochenen rassismustheoretischen Argumentationsweisen zu bedienen wissen. Etwa bei der Frage des Rechtes auf das Kopftuch und durch einen strategischen Einsatz des Islamophobievorwurfs. Besonderes Geschick hat dabei wiederum der Euro-Islamist Tariq Ramadan entwickelt, der mit seiner am postkolonialistischen Diskurs angelehnten Argumentation besonders bei Globalisierungskritikern anzudocken weiß und entsprechend regelmäßiger und gern gesehener Gast auf europäischen Sozialforen und ähnlichen Events ist. Auf einer Tagung zum Thema Werte und Recht im Jahr 2007 zum Beispiel benutzte er den Vorwurf einer derzeit grassierenden Islamophobie in Europa, um zu fordern, dass die Rechtsordnung gegenüber Muslimen flexibel gehandhabt werde. Solche Forderungen entsprechen Ramadans gegenaufklärerischem Projekt eines alles integrierenden islamischen Universalismus, welches eben nach Ralph Gadbahn, ich wiederhole es nochmal, nicht eine Integration der Muslime in ihre westliche Umwelt, sondern eine Integration der Umwelt in das ewige Universum des Islam anstrebt. Dazu bedarf es dann wohl aus Ramadans Sicht auch einiger scharia-gemäßiger Anpassungen des hiesigen Rechtssystems. Doch selbst darin trifft er sich mit zahlreichen Linken. So forderte der linke Kulturwissenschaftler Werner Schifferer auf einer Berliner Mobilisierungsveranstaltung gegen den Kölner Anti-Islam-Kongress im August 2008 allen Ernstes: Wenn muslimische Eltern ihre Kinder nicht zum gemeinsamen Sport- oder Schwimmunterricht schicken wollten, so solle man halt an Schulen mit hohem muslimischen Schüleranteil segregierten Sportunterricht einführen. Ja, ich bin jetzt etwa in der Mitte meines Referats. Ich weiß nicht, ob ich kurz eine Pause machen soll, ob es Verständnisfragen gibt oder die eine oder der andere die Konzentrationsfähigkeit mit einer kleinen Dosis Nikotin wieder auffrischen will. Falls das nicht der Fall ist, würde ich weiter fortfahren. Gut. Ja, okay.